Ich habe kürzlich festgestellt, was mir an Frauen sehr gefällt. Das ist, da will ich ehrlich sein, stopfen sie Linsen in sich rein. Ich weiß, das hört sich komisch an und merke, ihr versteht noch nicht. Doch ist nicht die Natur vom Mann, sich Stuhl zu schmieren ins Gesicht. Ach, ich bin so geil auf Scheiße, lob dich her, dünne, braune, weiße. Das macht doch keinen Unterschied, wenn man sich nur richtig sieht. Ja, wirklich, darauf stehe ich. Dann stopft sie voll mit Linsen sich. Dann kommt der Stuhl, wie soll ich sagen, fast unverdaut aus ihrem Magen. Prima Stuhl mit Linsenschleim, da frag ich euch, seid mir nicht böse. Träumt ihr nicht alle insgeheim von Darmerotik statt ner Möse? Ach, ich bin so geil auf Scheiße, auf dicke, dünne, braune, weiße. Das macht doch keinen Unterschied, wenn man sich nur richtig liebt. Aus ihrem Manus ganz geschwind, dann wird mir klar, dass sie mich liebt und mir deswegen alles gibt. Und wer da sagt zum Durchfall pfui, dem kann ich hier nur eins empfehlen: Macht mal eine Linsenkur, ich schwör's, das ist